Ich fange an, ja. Also, wir sind sehr erfreut von Theorie und Praxis lokal digital Studis. Da war einfach so, hier das Beste empfangen zu können. Wir sind sehr gespannt. Wir selbst hatten um eine Heranführung an die grafische Theoriebildung zu wagen, im letzten Dezember einen Lektürekurs gemacht. Der sollte eigentlich sich mit der Adorno-Kritik Grals befassen und hat die entsprechenden Aufsätze als Kopien vorgelegt. Wir kamen aber nicht weiter bei diesem Lektürekurs, der auch mitgeschnitten wurde, als bis zu den sogenannten Angaben zur Person, also einer sozusagen autobiografischen Skizze Grals, sozusagen Gral in seiner Zeit aus dem Munde Grals. Und wir sind deswegen auch sehr neugierig, was Leute, die sich schon länger mit Gral beschäftigen, ich weiß ja nicht wie lange, ihr das schon treibt, ja, aus der Website geht nicht so furchtbar viel hervor von euren Motivationen. Ihr werdet das sicher gern darlegen wollen und habt euch dahingehend vorbereitet. Auch den, ich möchte nur bitten, den von uns angekündigten Einführungscharakter einigermaßen zu wahren und nicht allzu sehr in, was uns meistens, oder für meinen Teil kann ich nur sagen, allzu oft passiert. Man kündigt einführungsmäßig was an und hebt dann sofort in kategoriale Pirouetten ab, von denen man dann nicht mehr runterkommt und einige Leute abhängt, die eigentlich eine Einführung wollen. Vielleicht gelingt euch das besser. Mehr will ich dazu nicht sagen und wir lehnen uns jetzt einfach mal zurück ausnahmsweise und lassen euch mal ran. Okay. Ja, erstmal wollte ich mich auch im Namen unserer Gruppe ganz herzlich bedanken für die Einladung. Das hat uns sehr gefreut, dass es auch noch andere theoretisch und politisch arbeitende Gruppen gibt, die sich für Hans-Jürgen Krahl interessieren. Wir haben vor jetzt gut einem Jahr unser Projekt gestartet, anlässlich eines so, wie soll ich sagen, bürgerlichen Ereignisses oder akademischen Ereignisses wie dem 60. Geburtstag von Hans-Jürgen Krahl und haben einen Artikel dazu veröffentlicht, der praktisch auch der Anlass gewesen ist, weswegen wir hier eingeladen worden sind und ja, haben uns seitdem mehr oder weniger kontinuierlich mit Krahl beschäftigt und ich werde versuchen, dem Bedürfnis sozusagen gerecht zu werden, eine Art Überblick über sein theoretisches und politisches Anliegen zu geben. Also mein Vortrag heißt auch Hans-Jürgen Krahl und das unabgegoltene Erbe der Neuen Linken. Zunächst einmal muss man wahrscheinlich schon sagen, also oder ich wollte mich nochmal ganz am Anfang zunächst, also ich meine, die Gefahr besteht natürlich auch, dass ich hier irgendwie gewissermaßen Eulen nach Frankfurt trage, also bestimmte Sachen referiere, die vielleicht hier im Frankfurter Kontext also mehr oder weniger noch selbstverständlich sind oder also überflüssig sind zu erwähnen. Für uns als Hamburger war das jetzt nicht so alles selbstverständlich, wir müssen uns da gewissermaßen von außen einarbeiten. Die Theorieansätze der Neuen Linken scheinen uns in Vergessenheit oder zumindest weitgehende Vergessenheit geraten zu sein und Hans-Jürgen Krahl, der theoretische Kopf des Frankfurter SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, ist dafür ein Beispiel. Übrig geblieben sind sozusagen als Ruf von ihm über diverse Veröffentlichungen von Gerhard Sverens bis Uwe Wesel, vor allem Mythen und Legenden um den rastlosen Theoriefreak und Alkoholiker. Diejenigen, die vorgeben, sich etwas genauer mit Krahl zu beschäftigen, weisen mitunter noch auf das Unfertige, Widersprüchliche und Unverständliche seiner Schriften, Reden und Entwürfe hin. Demgegenüber soll aber an dieser Stelle der Versuch unternommen werden, Motive, Kritikpunkte und Theoreme zu veranschaulichen, die sich ungebrochen durch das Kurze, Hans-Jürgen Krahl starb 1970 bei einem Autounfall im Alter von 28 Jahren, durch das kurze, aber umso intensivere politische Denken und Handeln ja Hans-Jürgen Krahls in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ziehen. Möglicherweise lassen sich auf diese Art und Weise Einsatzstellen markieren, die nach dem Ende der Studentenbewegung der Neuen Linken und nicht zuletzt auch nach dem Tod Hans-Jürgen Krahls keine Aufmerksamkeit mehr Einsatzstellen, denen keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt wurde, die aber in ihrer vollen Bedeutung und Tragweite rekonstruiert werden müssen, und zwar theoretisch rekonstruiert werden müssen, um den politischen Kämpfen der Gegenwart und Zukunft ein qualifizierteres Bewusstsein ihrer selbst zu vermitteln.